ist die rechte Bahn, da ich den eingepflanzten Trieb, dem Tugend, Glanz und Ruhm und Hoheit lieb, zu seinem Ziele bringen kann. Vernunft, Verstand und Licht begehrt dem allen nach zu jagen. Ihr nicht rot.